Das erste Zelt hatte Regeln für den Gottesdienst. Es war ein heiliger Ort auf der Erde. Im ersten Zelt gab es einen Leuchter und einen Tisch. Dort lagen auch die Schaubrote. Diesen Bereich nannte man das Heiligtum. Hinter einem zweiten Vorhang war ein anderer Raum. Diesen Raum nannte man das Allerheiligste. Dort stand ein goldener Räucheraltar. Auch die Lade des Bundes war dort. Sie war ganz mit Gold bedeckt. In der Lade waren ein goldener Topf mit Manna und Aarons Stab. Auch die Tafeln des Bundes waren darin. Über der Lade waren Cherubim-Figuren. Sie waren ein Zeichen für Gottes Herrlichkeit. Sie bedeckten den Deckel der Lade. Wir sprechen jetzt nicht im Detail darüber. So war das Zelt eingerichtet. Die Priester gingen immer in das erste Zelt. Dort taten sie ihren Dienst für Gott. In das zweite Zelt ging nur der Hohepriester. Er ging nur einmal im Jahr hinein. Er nahm Blut mit. Er opferte das Blut für seine eigenen Fehler. Er opferte es auch für die Fehler des Volkes. Der Heilige Geist zeigt damit, der Weg zu Gott war noch nicht offen. Das war so, solange das erste Zelt noch stand. Dieses Zelt war ein Bild für die damalige Zeit. Dort brachte man Gaben und Opfer dar. Diese Opfer konnten die Menschen nicht wirklich reinmachen. Sie konnten ihr Gewissen nicht reinigen. Es ging nur um Essen, Trinken und verschiedene Waschungen. Das waren nur äußere Regeln. Diese Regeln galten bis zu einer neuen Zeit. Aber Christus kam als Hohepriester. Er brachte uns bessere Dinge. Er ging in ein besseres und vollkommeneres Zelt. Dieses Zelt ist nicht von Menschen gemacht. Es gehört nicht zu dieser Welt. Er ging nicht mit dem Blut von Tieren hinein. Er ging mit seinem eigenen Blut hinein. Er ging nur einmal in das Heiligtum. Dort fand er eine ewige Rettung für uns. Das Blut von Ziegen und Stieren reinigt den Körper. Auch die Asche einer Kuh reinigt Menschen. Sie macht den Körper äußerlich rein. Christus hat sich selbst Gott geopfert. Er war ohne Fehler. Er tat dies durch den ewigen Geist. Sein Blut wird euer Gewissen reinigen. Es befreit euch von nutzlosen Taten. Dann könnt ihr dem lebendigen Gott dienen. Darum ist Christus der Mittler eines neuen Bundes. Er starb, um unsere Sünden zu vergeben. Diese Sünden waren unter dem ersten Bund. So bekommen die Menschen, die Gott ruft, ein ewiges Erbe. Das ist Gottes Versprechen. Wenn jemand etwas vererbt, muss er sterben. Nur dann wird das Erbe gültig. Ein Testament ist erst gültig, wenn der Erblasser tot ist. Solange er lebt, ist es nicht gültig. Darum wurde auch der erste Bund mit Blut begonnen. Moses sagte dem Volk alle Gebote Gottes. Dann nahm er Blut von Kälbern und Ziegen. Er nahm auch Wasser, rote Wolle und Ysop. Damit besprengte er das Buch und das ganze Volk. Er sagte, das ist das Blut des Bundes. Gott hat diesen Bund für uns gemacht. Er besprengte auch das Zelt mit dem Blut. Und er besprengte alle Geräte für den Gottesdienst. Nach dem Gesetz wird fast alles mit Blut gereinigt. Ohne Blut gibt es keine Vergebung der Sünden. So mussten die irdischen Dinge gereinigt werden. Sie waren Bilder von den himmlischen Dingen. Aber die himmlischen Dinge brauchen bessere Opfer. Christus ging nicht in ein Heiligtum, das Menschen bauten. Das waren nur Bilder des echten Heiligtums. Er ging in den Himmel selbst. Dort erscheint er jetzt vor Gott für uns. Er musste sich nicht oft opfern. Der Hohepriester ging jedes Jahr in das Heiligtum. Er opferte fremdes Blut. Sonst hätte er oft leiden müssen. Das wäre seit Beginn der Welt so gewesen. Aber jetzt ist er einmal erschienen. Das war am Ende der Zeiten. Er hat die Sünde durch sein Opfer weggenommen. 27. Jeder Mensch muss einmal sterben. Danach kommt das Gericht. 28. Christus wurde einmal geopfert. Er nahm die Sünden vieler Menschen weg. Er wird ein zweites Mal erscheinen. Dann wird er ohne Sünde sein. Er kommt für die Menschen, die auf ihn warten. Er bringt ihnen Rettung.